Newsletter Talk. So, und herzlich willkommen zum kurzen Elite Dangerous Infocast. Heute auch wieder mit dem Newsletter Talk zum Newsletter 51 und 51.5. Ich bitte die kurze Verspätung um ein, zwei Tage zu entschuldigen. Bei uns geht gerade viel drunter und drüber und der liebe Bernd hat, da ihr ihn gerade nicht hören könnt, wie ihr euch sicherlich denkt, immer noch kein Internet in seiner neuen Wohnung. Das Umzugschaos hält also an. Ja, erst einmal vorweg, in den beiden Newslettern jetzt ist natürlich nicht allzu viel drin. Wir haben sehr viel von dem Release-Party-Event, es gibt ein paar Paint-Jobs und dergleichen. Ich gehe gleich mal auf die Neuerungen ein. Ja, ich hoffe trotzdem, dass wir hier so kurz mal ein, zwei, drei Minuten irgendwie was zum Verpodcasten haben, damit wir alle auf dem neuesten Stand sind. Eingehend einmal vorweg, auch von Bernd und Julia, liebe Grüße und vielen lieben Dank für die netten Kommentare alle im Forum. Wir haben mitbekommen, dass natürlich ein Feed bzw. ein Hochladen bei iTunes etc. Von dem Podcast irgendwie gewünscht ist. Wir prüfen das gerade alles und werden uns daran setzen jetzt im Dezember, Januar. Ich denke schon, dass wir das im Dezember hinkriegen. Und dann könnt ihr uns auch einfach direkt abonnieren und folgen und müsst nicht mehr jedes Mal ins Forum klicken. Das sollte schon technisch irgendwie möglich sein. Aber wie gesagt, alles erst, wenn der Bernd wieder zurück in den Weiten des Internets und des Weltalls weilt. So, kommen wir jetzt also zum Newsletter. Wir haben natürlich den Peak of the Week, hier das Capital Ship in einem schönen High-Res-Bildaufnahme. Wir haben es ja alle schon auf dem großen Event gesehen, wie es aufgetaucht ist und da wurde ja auch schon viel drüber spekuliert. Ich mag das jetzt ja auch nicht alles wiederholen, aber das ist halt der Peak of the Week, also eigentlich nicht allzu viel Neues auch hier. Ansonsten einfach ganz großes Thema Gamma, Gamma, Gamma. Die Gamma ist jetzt erhältlich und die Blase wurde aufgehoben. Man bedankt sich wieder bei allen möglichen Leuten, bei den Kickstarter-Unterstützern und allen, die Alpha, Premium, Beta oder Beta gekauft haben. Ja. Und ansonsten werden auf die verschiedenen neuen Modelle des Pre-Order und eingegangen, dass man die Mercenary Edition kaufen kann und soll und dass man sich updaten kann, um dann jetzt trotzdem schon zu spielen vor dem 16.12. Ja, also ganz viel Verkaufsgespräch. Es gibt ein neues Video, was auch von Frontier Development direkt auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, was vielleicht auch schon der ein oder andere gesehen hat, wo so die einfachen Basics des Spiels erklärt werden und eigentlich hat der Titel nicht allzu viel mit dem Video zu tun, meiner Meinung nach. Der Titel ist ja Pilotentraining und ich habe jetzt da gerechnet, dass dort ein paar komplexere Manöver beigebracht werden, aber im Prinzip ist es einfach nur, wie scanne ich etwas, wie wähle ich ein Schiff als Ziel aus, wie schiebe ich mein Power-Management zwischen Schild, Antrieb und Waffen hin und her. Und dann hat man noch so ein bisschen Basis-Flugmanöver, mehr auch nicht. Dann haben wir noch die Elite Dangerous Box Edition. Für alle die auch wirklich was im Regal stehen haben wollen, kann man sich für 15 Euro jetzt ein Upgrade von der Digital Copy auf eine richtige Box-Edition hochziehen. Was ich persönlich leider noch nicht rausgefunden habe, ist, ob es einfach nur ein Pappschuber ist oder ob es wirklich so eine Art Metallbox ist. Auf den Bildern sieht es mir eher wie eine Pappbox aus. Eine Metallbox hätte mich dann für den Preis von 15 Euro doch schon eher interessiert, aber für all die Leute, die wirklich meine Elite Dangerous DVD in der Hand haben wollen, wäre das vielleicht dann doch noch eine Option. Ja, am Black Friday gab es einen Paint-Job-Offer. Ich hoffe, wir werden es heute wahrscheinlich nicht mehr online schaffen am 1. Dezember, aber das war jetzt letzten Endes auch einfach nur für die Cobra ein paar Paint-Jobs. Es wird die große iOS-App weiter angekürt und angekündigt, sie ist free zum Download auf iTunes und ja, ich persönlich bin einer von den Leuten, die ein Android haben und deswegen ein bisschen in die Röhre gucken gerade. Ich warte einfach mal auf die Android-Version von der App und schaue, ob sie das Spielverhalten überhaupt großartig verändert, weil einfach nur eine zusätzliche Infoanzeige ist jetzt auch nicht die Welt, meiner Meinung nach. Dann haben wir noch natürlich einen Bericht vom Premium-Event. Das ist ganz nett. Da wird wieder die Cobra gezeigt und es wird ein bisschen drüber gesprochen, was denn so auf dem Premium-Event gelaufen ist. Aber da hatten wir natürlich schon unseren Extra-Podcast zu. Im Comms Scatter haben wir natürlich wieder ein paar schöne Bilder und auch ein paar schöne Videos. Wir haben wieder ein sehr interessantes Video von Isinona, wie er mit dem Flight Assist Off entsprechend seine Eskapaden draußen macht. Und für uns Besonderes von der UGC haben wir auch unser Video eingebettet bekommen, unser kleines Treffen mit den 30 Commandern gegen Ende der Beta ist mit im Newsletter aufgetaucht und ja, wir haben sozusagen unseren Platz dort bekommen. Finde ich sehr nett von den englischen Kollegen, dass wir da mal irgendwie genannt wurden. Hinzu kommen die ersten Filmaufnahmen von einem schwarzen Loch und sieht schon sehr, sehr freaky aus, wenn man sich der Singularität nähert. Das kann man sich mal angucken. Hier ist es das schwarze Loch um Mintaka herum. Wer da einmal hinreisen möchte, kann es auch einfach eingeben in der Astrologie, in der Galaxy Map. Mintaka, M-I-N-T-A-K-A, dort gibt es ein schwarzes Loch, kann man sich aber auch auf Video angucken, anstatt direkt selber zur Singularität zu fliegen. So, und für all die, die irgendwie einen Kumpel haben und sagen, hey, das ist ein total geiles Spiel und wenn du so blöd bist und nicht bereit bist, dir das selber zu kaufen, dann schenke ich dir das halt verdammt nochmal, damit wir gemeinsam irgendwie Elite zocken können, gibt es jetzt die Möglichkeit, das Ganze als Geschenkkarte in dem Shop zu ordern. Es gibt die Möglichkeit, diese Elite Dangerous Gift Cards in einem Betrag zwischen, ich muss jetzt mal eben gucken, bin ich gerade gar nicht, habe ich das nicht irgendwo hier stehen? Seltsam. Ah doch, ja. Zwischen 10 Pfund und 100 Pfund kann man sich eine Geschenkekarte quasi gönnen, sodass man seinem Freund diese Giftcard gibt und dann kann man beim Frontier Development Online Shop sich das Spiel holen, inklusive natürlich diverser Paintjobs. Und ja, auf die Paintjobs habe ich gerade schon mal kurz genannt. Da gibt es jetzt die Cobra Paintjobs heute am Black Friday etwas günstiger. Ich hoffe, dass der Podcast noch rechtzeitig online geht. Was natürlich sehr interessant ist, ist auch die Premium Gold Viper. Sieht so ein bisschen aus wie die Chrome Viper, die wir schon kennen. Das Ganze halt in Gold. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nett aus. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem kurzen Zwischenstand. Der Podcast dürfte nicht allzu lange gedauert haben. Und ich denke mal, wir sind unter 10 Minuten geblieben. Ansonsten hoffen wir einfach drauf, dass Bert mal bald wieder online kommt und dann podcasten wir auch wieder regulär. Und an allen anderen Projekten arbeiten wir weiter und versuchen auch ein bisschen uns da schlau zu machen, wie wir das jetzt machen mit iTunes etc. Stay tuned. Wir bemühen uns, hört wieder rein, wenn es was Neues gibt, wir bleiben dran. Ich hoffe, ihr auch. Bis denn, wir sehen uns im Forum. Tschüss!